herzlich willkommen zum Uncast Episode 575. Jetzt wird es Zeit. Tag Heuer hat nämlich was hier vorgestellt. Ja, eine Uhr natürlich, gar. Die hat's in sich, ne, eine Smartwatch, unglaublich. Ja. Da wird's mir richtig heiß. Aber nicht, weil sie so gut ist, sondern weil es ja, so unverschämt teuer ist. Ne? Ist man aber von Tag Heuer gewohnt. Ne? Tag Heuer ist teuer, ne? Das weiß ja jeder. Und naja, gut, okay, was soll's. Vielleicht ist mir es auch nur wieder zu heiß, weil die Temperaturen hier schon wieder steigen. Ja, furchtbar. Und ja, das bekommt man nicht. Aber... Tja, sagen wir 2150 Dollar weniger, ja, wäre auch geltlich nicht gerade sehr gut. Bekäme mir auch nicht. Ne? Unglaublich. So viel kostet die nämlich, die neue Super Mario Limited Edition Wear OS Smartwatch von Tag Heuer. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, dass das für mich absolut ein Irrsinn ist. Ja, ja, die Uhr ist schön, hat die offiziellen Mario-Logos an Bedienknöpfen und an der Verschluss, an dem Verschluss des Armbandes, das sowieso bald kaputt ist dann. Ja. der Rest ist natürlich hier in der Software integriert, also Mario Zifferblatt, Uhrblatt, ja, wobei Zifferblatt kann man da nicht sagen, das ist einfach nur ein Bild mit der Uhrzeit und drunter kann man sich für lau auch auf jeder anderen Smartwatch machen, oder holt man sich irgend so ein Icon, ne, mit dem gewünschten Motiv drauf und wählt es aus und dann setzt die Uhr halt da so eine rudimentäre Anzeige unten drunter. Ja, es sind natürlich noch andere Zifferblätter, einstellbar, ganz klar. Eins davon ist sogar ganz schön, ja, ein Analog-Zifferblatt mit einem lustigen Mario, der da winkt, aber das ist alles nur eben, wie gesagt, Software. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja klar, ich meine, wenn ein Tag Heuer kauft, der weiß ja, was er damit machen will. Ne? Nämlich zeigen, hier, guck mal, ich habe mehr Kohle als du. Ja, offenbar. The most expensive plumber in the world, schreibt auch dann an einer, ne, hier in den Kommentaren. Ja klar, sicher. Das kann man definitiv sagen. Ich meine, klar. Also, das ist wieder so eine Sache. Leute, die das anspricht, haben die wirklich so eine Verbindung zu Mario? Und die Leute, die so eine Verbindung zu Mario haben, haben die einfach mal so 2100 Dollar oder Euro, um das hier rauszuhauen für diese Uhr. Das ist wieder nur so eine Sache. Aber natürlich ist es ja hier auch gar keine Frage, dass hier große Stückzahlen verkauft werden sollen. Es gibt nur 2000 weltweit. Ja, 2000 und die werden nicht lange verfügbar sein. So viel dürfte klar sein. Denn 2000 global gesehen ist nicht viel. Ja, also 2000 Mario-Fans, die viel Kohle haben und die mit beiden Händen aus dem Fenster rauswerfen, gibt's schon. Gibt bestimmt auch mehr als 2000. Ne? Also deswegen, wenn ihr unbedingt nicht wisst, was ihr mit eurer Kohle anfangen wollt und eine Smartwatch haben wollt im Mario-Design, ja, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, ja, sofort zuzuschlagen, bevor es die nicht mehr gibt. Okay, ganz klar. Ja. Also, das sind so Dinge, da muss ich mich als wirklich zurückhalten, ne, damit ich nicht so richtig ausfällig werde. Ja. Ich meine, wenn sowas wirklich in Stückzahlen verkauft werden würde, ist ganz klar, ne, dann würde es wirklich Zeit werden, etwas dagegen zu unternehmen. Aber ansonsten, ne, die 2000, also die, das ist kein Problem. Absolut kein Problem. Und wahrscheinlich wird diese Uhr dann irgendwann bei Versteigerungen das Zehnfache oder mehr von dem Preis erreichen. Ja, ist ja gang und gäbe heutzutage. Ich frage mich nur als, wer kauft denn das? Ich meine, es ist so schön, wenn man zum Beispiel so ein altes, es gab jetzt irgendwie so ein unverpacktes Mario-Game. Ich glaube, das hat über, wie viel hat das nochmal gebracht? paar hunderttausend Dollar oder was, sogar über 1 Million, ich weiß nicht, also wie Unmengen an Summen, ja, mindestens sechsstellig, ja. Und das ist toll, wenn man das hat. Ja, stell dir schon vor, ihr habt das Spiel gekauft, das liegt da irgendwo rum, ja, und ihr habt es vergessen auszupacken, weil ihr gesagt habt, okay, ne, ich habe mir sowieso eine PlayStation geholt, ne, N64, hab ich mal vergessen. Und jetzt auf einmal ist dieses Spiel sechsstellige Summen wert oder mehr. Wahnsinn. Ja. Das ist cool, wenn man das verkaufen kann. Wahnsinn. Aber wer kauft denn sowas? Ich meine, wer kauft denn sowas für ein paar hunderttausend Dollar? Damit der ein original verpacktes N64-Game hat. Also manchmal ist wirklich da. Ich bin ja Retro-Fan, ich bin Sammler und alles mögliche, aber irgendwo gibt es doch dann doch irgendwie Grenzen. Ich meine, ich sage das so einfach, wenn ich Millionär wäre zum Beispiel und ich wüsste überhaupt nicht, was ich mit meiner Kohle anfangen soll, ja, dann würde ich das vielleicht sogar auch machen. Ja, wer weiß. Ich hab ja auch mal für eine Pokémon-Film-Kinokarte, Pokémon The Movie 2, ja, da gab es eine Vorpremiere, da habe ich mal über 100 Ocken hingelegt für eine Kinokarte. Die gab es nicht, die gab es nur Limited Edition, ja, da habe ich halt jemand die abgekauft, ja. Das war schon heftig, aber da war ich auch noch jung und unvernünftig, ja. Ja. Ah, also das sind halt solche Sachen, aber wisst ihr, es sind dann trotzdem noch andere Dimensionen. Ja. Wenn ich das Ticket jetzt nicht benutzt hätte, ja, das wäre noch absolut einwandfrei, 100% in Schuss gewesen. Da würde ich dafür keine 50.000 Euro ausgeben oder so. Ja. Nur weil das original unbenutzte Kinoticket ist, bringt mir nichts. Ja, und genauso ist es, also das original unbenutzte, ausgepackte N64-Spiel von Super Mario 64. Ja, was soll ich das jetzt kaufen? Auspacken? Dann ist nichts mehr wert. Oder soll ich das jetzt kaufen, ins Regal stellen und sagen, guck mal, dafür habe ich, zig hunderttausend Euro ausgegeben. Also, ich weiß nicht, ich hab vielleicht die falschen Bekannte, jedenfalls würden die Leute mich dann angucken würden und sagen, du spinnst doch und würden gehen. Ja. Gut, okay, also weiter geht's. Sony bringt auch sowas auf den Markt. Ist nicht ganz so schlimm wie diese Uhr, ja, aber da habe ich mich gefragt, Mensch, ist das wirklich das Geld wert? Oder ist es einfach nur, ein Stilmittel, um seine Wohnung aufzupeppen? Ja, mal davon abgesehen, also ein Bluetooth-Lautsprecher, ja, das Sony LSPX S3, lässt sich wunderbar mit Android-Handys auch verbinden, dazu kommt auch LDAC zum Tragen, da bin ich ja Fan davon, durch den Sony X1000 Kopfhörer, den ich hier habe. Der ist Wahnsinn, wenn da LDAC verbunden ist mit dem Smartphone, dann ist die Soundqualität einfach fantastisch. Insbesondere jetzt mit Amazon Prime Ultra HD über den Kopfhörer verbunden mit LDAC. Leute, ich kann euch sagen, das ist gut. Also das ist besser als jede Anlage, die ihr euch im normalen Raum stellen könnt. Ja? Richtig gut. Und da kann ich auch wunderbar die Grenzen auch sehen. Ja. Was überhaupt sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und die Grenzen sind ziemlich schnell erreicht, das muss man auch sagen. Und ich bleibe dabei, dass die allermeisten Leute, also wirklich die allermeisten Leute, dass den Unterschied zwischen sowas und 320 Kilobit Sekunde MP3 nicht hören würden. Einfach keine Chance. Ja. Ich weiß, alle sagen, ich kann es hören, aber Fakt ist, fast niemand kann das hören, der Unterschied. Ganz einfach. So, aber egal, das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls hat das Teil hier LDAC-Support, ja, für eben dieses hochaufgelöste Audiosignal. Also bestmögliche Qualität, ja, für die, die jetzt gleich gesagt haben, nee, Bluetooth ist zu schlecht von der Soundübertragung her, ja. Hier mit LDAC wird das ausgebügelt. Die Soundqualität ist phänomenal gut. Und natürlich, hier auf diesen Lautsprecher mit einem 46 mm Speaker, ja, kann das nicht erreicht werden. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Also das ist ein Mono-Lautsprecher, relativ klein, 46 mm Speaker also, in einem schönen Tubus, möchte ich mal sagen, mit einem Glas oben, ja, und einer Leuchtdiode, die auch schön blinken kann im Rhythmus der Musik. 30 verschiedene Helligkeitslevel können da eingestellt werden und diese Glas, diese Glasröhre, die strahlt dann den Sound quasi ab, sozusagen. Ja, als wie ein Tweeter, also so ein Hochtöner. Ja? Der unten sitzt dann eben das Lautsprecher, der eher für die Tiefen verantwortlich ist, der 56 mm Speaker und diese Glasröhre dient als Tweeter. Mono, versteht sich. Ja, ganz klar. Ich meine, da frage ich mich doch mal wirklich, LDAC wirklich für einen Bluetooth-Mono-Lautsprecher? Also, der Schwachsinn heutzutage kennt keine Grenzen mehr. Wirklich, totaler Blödsinn. Leute, bevor man überhaupt an Qualität denkt, sollte man erstmal ein Stereo-Lautsprechersystem holen. Ja? Erst dann kann man überhaupt reden von besser gecodeten MP3s oder ja, FLAC-Format ist natürlich noch viel, viel besser, ganz klar, auf jeden Fall. Ohne Qualitätsverlust, ja, FLAC, wunderbar, wie das Original. Ja, aber Leute, ohne Stereo ist das ein Haufen Dreck. Das ist gar nichts, Mono. Ja, vergiss das. Geht nicht. Und von daher ist das alleine schon deswegen sinnlos, ja, hier LDAC zu nutzen auf dem Mono-Gerät. Witzig. Und dann geht's eben weiter. Sony, was macht ihr nur? Ja, $350 kostet dieser Lautsprecher. Ja, richtig gehört. $350. Da hilft es auch nicht, dass ein integrierter, wieder aufladbarer Akku drin ist, ja, der es ermöglicht, sogar 8 Stunden Musik zu hören, bevor man es wieder neu aufladen muss. 8 Stunden? Irre. $350. Also für $350 kriegt man sogar schon eine ganz passable Anlage, einen Verstärker, ja, mit, ich wage mal zu behaupten, besseren Boxen als dieser kleine 46 mm Speaker. Ja. Sogar, Achtung, in Stereo. Wow, das ist doch ultimativ, ja. Also ich verstehe die Welt ehrlich gesagt kaum noch, wenn man sich für so einen Hipster-Scheiß, muss ich gerade sagen, ja, 350 Ocken locker macht, ja, für so einen, und dann hier auf diese Dinger reinfällt, LDAC, Mono-Lautsprecher, das ist ja wunderbar, ganz toll. Also das fand ich jetzt nicht ganz so toll von Sony, normalerweise, ich bin ja Sony-Fan, wie ihr wisst, ja, aber manchmal schießen es halt so ein paar Böcke ab, ja, die haben sich wohl hier bei diesem Bluetooth-Lautsprecher auch an der Mobiltelefonsparte hier orientiert. Die haben nämlich auch noch einen Bock abgeschossen diese Woche, aber dazu komme ich später. Yes. Ja. Machen wir erstmal weiter mit vielleicht etwas erfreulicheren Sachen. Ja. Und zwar das Huawei P50 wird jetzt an den Start gehen, zwar bis spätestens Mitte August, ja, zuerst allerdings nur in 4G, bis auf absehbare Zeit nur 4G, das hat den Hintergrund, weil dieses neue Gerät, das Huawei P50, eben mit einem Snapdragon 888 Chipsatz ausgeliefert wird. Das kommt daher, weil die 5G-Versionen nicht verkauft werden dürfen an Huawei, die 4G Prozessoren dürfen an Huawei verkauft werden von Qualcomm und deswegen jetzt also erstmal ohne 5G. Ich denke, es wird noch etwas dauern, bis eben Huawei Alternativen zu den 5G-Chips aus den USA haben und damit dann eben was Eigenes auf die Beine stellen, ja, oder vielleicht von MediaTek welche bekommen. Auch das muss man mal abwarten, wie das dann jetzt läuft. Aber vorerst erstmal nur die 4G-Version. Also für Leute, die jetzt gedacht haben, sie kriegen jetzt ein 5G-Gerät, so wie es auch zu erwarten war eigentlich, ja, die müssen sich noch auf unabsehbare Zeit gedulden. So ist das nun mal in der neuen Realität, wo ein Land bestimmt, was andere kaufen dürfen. Cool, ne? Das ist eigentlich der schlimmste Albtraum. Honor ist jetzt auch dabei, ein 8 Zoll Display-Gerät zu bauen mit einem faltbaren Display. Ja. Und einem Zweitscreen von 6,5 Zoll. Der Formfaktor davon ist, also zumindest wenn man so einige Bilder sieht, etwas seltsam, ja, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite aber auch nicht so viel seltsamer wie die überhaupt diese Flip-Geräte, das sind diese, diese faltbaren Display-Geräte. Und wahrscheinlich haben die auch von Honor genau dieselben Probleme, nämlich, dass der faltbare Screen eben mit dem Fingernagel einzukratzen ist, weil, also permanent einzukratzen ist, weil eben dort kein richtiges Glas, sondern Plastik verwendet werden kann. Und das ist dann natürlich schlecht. Und Plastik, ne, Folie, ganz klar, könnt ihr ganz einfach mit dem Fingernagel dauerhaft Kratzer reinmachen. Also so richtig tiefe Kerbe. Hm? Richtig eklig. Ja, also von daher, ich bleib da bei meiner Skepsis gegenüber solchen faltbaren Geräten, auch wenn es von Honor kommt. Das Einzige, was vielleicht hier interessant werden könnte von diesem Honor Folding Phone oder Honor Magic Fold oder was, wie das auch immer heißen soll, ja, der Preis. Möglicherweise bringt Honor hier ein Gerät auf den Markt, das endlich auch mal für Normalos zu kaufen ist. Ja, und dann werden wir sehen, ob das Konzept auf dem Massenmarkt ankommen kann. Ich bezweifle es. Und wenn ja, dann wird es ein ziemlicher Aufschrei geben und nach kurzer Zeit wird sich dann das auch, denke ich, in Luft aufgelöst haben, überhaupt die Frage zu stellen, denn ehrlich, ein Gerät, wo es so leicht kaputt zu machen ist, auf den Massenmarkt zu geben, das ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass das groß was bringt, also wir werden sehen, aber ich denke, auch hier wird der Markt es dann regulieren. Wenn die Leute ständig nur kaputten Displays haben, dann heißt es ganz schnell, die gehen dauernd kaputt und fertig. Das war's dann. Ich meine, das muss man schon mal sagen. Wenn man zu fest drauf gedrückt, ne? Jemand hat einen starken Fingernagel, ne? Wenn man zu fest drauf gedrückt und schon bleibt da eine Spur. Das ist doch verrückt. Wie kann man sowas überhaupt bedienen? Ja? Naja. Gut, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, was heute alles so gekauft wird. Auf einmal wird es noch ein Renner. Ich würde es auch noch zutrauen. Ja. Ah, okay, gut. Ja, das Umi Digi Bison Pro. Bei dem ist es auch so eine Geschichte, da kann man auch zweigeteilt sein. Immerhin bietet das Gerät zu einem verrückten Preis, ja, einiges schon mal an grundsätzlicher Ausstattung, ja, was schon mal gut ist. Also das sogenannte Rugged Phone, das heißt auch relativ stabil, ne? Und das hat für einen Normalpreis von etwa 320 Euro, ja, schon mit einem Helio G80 Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Storage, ein Infrarot-Thermometer-Sensor, ja, komme ich gleich noch zu, schon mal einiges im Angebot, eine Sony 48 Megapixel AI Triple Kamera. Ja, und 6,3 Zoll Display, 5000 mAh Akku. Ja. Bei dem Prozessor G80 merkt ihr natürlich, dass es schon in den Mid-Range-Bereich zählt, also kein Flaggschiff-Phone sein soll. Ja, ganz klar. Aber das Infrarotthermometer ist übrigens eine ganz, ganz interessante Sache. Somit kann man auch die Temperatur von Objekten messen. Es ist zwar keine Infrarotkamera, ja, wie zum Beispiel jetzt Ugitel einige Modelle im Angebot hat, aber man kann hier durchaus beispielsweise die Temperatur von mir aus Heizungsrohren oder Isolationspunkten und so weiter messen, ja, und natürlich auch Fieber messen, ja, das geht natürlich auch, das geht auch über Entfernung, von daher sehr interessant, ja, und sicherlich eine nützliche Erweiterung. Außerdem hat das Gerät noch eine Push-to-Talk-Funktion und eine Unterwasserkamera-Funktion, auch nicht schlecht, ja, und natürlich ist das Ganze dann auch wasserdicht, staubdicht und schocksicher. Ja. Und zwar mit einem, jetzt muss ich gerade das mal hier gucken. Ja, und zwar mit einem IP68 Rating und IP69K. Also beide Ratings sind vorhanden und damit ist das Gerät ziemlich gut geschützt. Ja. Und wie gesagt, zu dem Preis von 320 Euro wäre das ja, achso, NFC ist auch natürlich drin, ganz klar. Wäre das natürlich eine schöne Sache. Ja. Zusätzlich gibt es dann eben auch noch diesen Rugged-Teil, sage ich mal. Ja, das eben das Ganze noch sicherer macht, wenn es mal hinfällt oder so. Ja. Rundum mit einem harten Gummigehäuse verschalt. Ja. Es gibt Punkte, bei denen abgefedert wird. Es gibt einen Lanyard-Hook dran, also so eine kleine Möglichkeit, so ein Band oder ähnliches zu befestigen. Ja, kann man auch einen Karabiner dran machen, dann mit einem kleinen Zwischenstück. Und natürlich auch die Linsen von der Kamera sind besonders stark geschützt. So ganz cool. Hält also einiges aus. Und das Interessante jetzt daran ist, es gibt bei AliExpress übrigens eine Aktion, wenn ihr das vorbestellt. Ja, der offizielle Verkauf ist sogar noch ein bisschen hin, am 26. Juli PDT. Also PDT, was ist das für eine Zeitzone? Weiß ich schon, müsst ihr selbst gucken. PDT. Ja. Und da gibt es das Gerät für 149 oder ab 149,99. Es gibt da verschiedene Versionen, ja, ganz klar. Ich rede jetzt hier natürlich nur von der 8 GB, 128 GB, was sind die Kosten natürlich etwas mehr. Ich schätze mal, die kriegt ihr dann für 199, aber nur, wenn ihr eben dieses spezielle Angebot nehmt. Ansonsten kostet die große Version 329, glaube ich, rum. Ja, was immer noch ein guter Preis wäre übrigens, ne? Muss man auch sagen. Habe ich schon das Flüssigkeitskühlsystem erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Cool, ne? Also von daher muss ich sagen, ist es schön. Allerdings, wie gesagt, nur wenn man eben mit einem Mid-Range-Gerät zufrieden geben kann, gegen die leistungsstarken Geräte von anderen Herstellern hat das natürlich jetzt hier nichts entgegenzusetzen. Aber dafür ist das auch eine ganze Ecke günstiger und auch oftmals sehr viel robuster. Android 12 für TV-Geräte, ja, bringt jetzt demnächst einen nativen 4K-UI-Renderer und eine dynamische Refresh-Rate. Ja. Das ist schon mal eine interessante Geschichte. Ja. Nur ich frage mich, ist das wirklich notwendig? Das hört sich jetzt sehr, sehr gut an. Ja. Das Menü ist in 4K UI. Wunderbar. Vollkommen uninteressant eigentlich, weil, naja, was soll ich ein Menü mit 4K? Ja, die Inhalte, die Filme, das ist das, was in 4K angezeigt werden muss. Und das tut's. Und zwar auch jetzt schon mit dem Android TV und auch mit den anderen Apps, die jetzt dann auf den entsprechenden Fernseher installiert sind. Also keine Probleme damit, ob man da jetzt wirklich die UI in 4K braucht, weiß ich nicht. Also ich sehe die nur ganz kurz immer auf dem Screen, dann schalte ich sowieso in meinen anderen Dienst und da ist es eh anders, da hilft es auch nicht mehr. Diese Refresh-Rate, diese anpassbare, ja, auch das ist natürlich eine wunderbare Sache, aber Auch das ist etwas, was menümäßig muss da nichts mit einer dynamischen Refresh-Rate sein. Wenn es natürlich dann einfacher ist, für die Inhalteanbieter etwas zu streamen mit 4K HDR beziehungsweise dynamischer Refresh Rate, dann ist es ja wunderbar. Ja? Aber das wird ja dann hauptsächlich auch wieder von den Apps abhängen, die da drauf sind bei Android TV. Wenn ich zum Beispiel die Prime Video App nutze, ja, dann ist es vollkommen egal, was im Android TV auf der Oberfläche für eine Auflösung oder für einen Modus herrscht. Das sieht man deutlich. Das Prime Video wie auch die anderen Apps stellen ihre eigenen Modus ein, ja, mit dem sie dann arbeiten. Bei Prime Video ist es übrigens sogar so, dass die innerhalb der App wechseln. Das sieht man sofort, wenn man zum Beispiel also ein Inhaltsverzeichnis sagen wir mal, Serien, Folgen anguckt und diese Serie ist in UHD, HDR, dann wird schon bei der Auswahl von dieser Episodenliste, wird schon in den HDR-Modus geschaltet. Das sieht man sofort, das Bild wird heller, der Kontrast stärker, ja, und sobald man wieder rausgeht, wird wieder weggeschaltet in den normalen Modus ohne HDR. Ja, also da, wie gesagt, das ist dann abhängig von den Apps. Ja. Wenn natürlich hier für die App-Anbieter hier eine grundsätzliche Vereinfachung gibt, solche Inhalte anzubieten mit dynamischer Refresh-Rate, das wäre natürlich eine super Sache. Aber ehrlich gesagt, das sehe ich hier nicht, dass das passiert. Und gut, ich werd natürlich auch dieses Update logischerweise machen. Das geht ja sowieso automatisch im Sony TV. Ja, dann wird sich das zeigen. Bis dorthin ist es aber noch eine Zeit. Es ist ja basierend auf Android 12. Ja, Android 12 for TV nennt sich das. Und jetzt ist die dritte Beta-Version. Also die Geräte selbst bekommen das erst, wenn es aus der Beta raus ist, natürlich. Sei denn, man hat irgendwie sich dort angemeldet für diesen Beta-Test. Ja, und das mache ich natürlich nicht bei einem Gerät, das ich zum Fernsehgucken nutze, denn wenn ich da eine Serie gucken will und auf einmal würde irgendwas nicht funktionieren, dann wäre was los. Schlimmer als alles andere. So, das Honor 50, nicht View 50 oder irgendwas, sondern Honor 50. Das wird jetzt seit 16. Juli verkauft. Relativ sang- und klanglos wurde das jetzt hier bei uns da veröffentlicht. Ja. Warum bei uns klang und sanglos, ja, ist wohl deswegen so, weil es erstmal nur in China verkauft wird, ja, was ja auch klar ist irgendwo. Die Version, die hier angeboten wird oder die eben in China angeboten wird, 12 GB RAM, ja, und 256 GB Storage mit einer 108-Megapixel-Kamera, was ziemlich cool ist, finde ich. 4000 mAh Akku, 66 Watt Fast Charging. Aber man sieht hier auch die Probleme offenbar immer noch bei Honor. Ja, oder es ist eben wirklich so, Honor zeigt hier mit diesem Honor 50, dass es eben hier nicht das Top-End-Gerät ist. Das hat nämlich nur ein Snapdragon 778G. Ist zwar ein 5G-Gerät, aber eben nicht der Flaggschiff-Prozessor. Ja, und das muss man ganz klar sagen. Das gibt zu denken. Und es ist wohl tatsächlich so, wie ich vermutet habe, dass jetzt, nachdem sich Honor unabhängig gemacht hat, die Magic-Reihe wohl das Top-End-Gerät darstellt und nicht mehr diese Reihe wie das Honor View und Honor, ja, in dem Fall jetzt Honor 50, ja, das waren bisher immer die Top-Geräte, vor allem die View-Geräte waren immer bei Erscheinen ganz weit vorne. Das scheint sich jetzt eben in Luft aufgelöst zu haben und somit scheint wohl das Magic 3 dann wohl das beste Gerät zu sein von Honor, das auf den Markt kommt in absehbarer Zeit. Das hier ist jedenfalls mit einem 6,5 Zoll Display auch schon mal nicht schlecht, 120 Hertz OLED. Ja, nur eben der Prozessor lässt ein bisschen zu wünschen übrig. RAM mit 8 GB geht ja in Ordnung. 108 Megapixel Kamera, auch das ist eine schöne Geschichte, würde ich gerne mal in Aktion sehen. 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Tiefensensor und sogar noch eine 2 Megapixel Makrokamera. Die runden das Ganze ab. Der Fingerprint-Sensor ist unter dem Display, also das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, auch wenn das nicht alle Leute mögen. Und 5G-Empfang ist ebenfalls natürlich vorhanden, auch Wi-Fi AX für maximale Geschwindigkeit, 4300 mAh Akku habe ich schon gesagt. Ja, und Preis wird oder ist in China die große Version mit 256 GB Storage, $464. Ist natürlich nicht unsere Preise hier. Also preislich geht es in Ordnung, aber gerade noch so, muss ich sagen, gerade noch so. Ja, weil eben hier das eigentlich ein Midrange-Gerät ist, wenn man das genauer nimmt. Ja. MediaTek hat übrigens auch ihren Midrange-Bereich nicht vergessen. Ja, also MediaTek ist ja erst seit kurzer Zeit prominent vertreten im High-End-Bereich mit ihren Dimensity-Prozessoren. Ja, vorher war eigentlich einzig und allein die Midrange-Sparte das Brot von MediaTek. Aber die haben das jetzt nicht vergessen, auch wenn sie immer mehr in den Flaggschiff-Bereich drängen. Ja, denn jetzt haben die neue Prozessoren rausgebracht, und zwar den MediaTek Helio G88 und den Helio G96. Das sind also sozusagen, naja, Wartungsupdates von diesen Midrange-Prozessoren, die es vorher gab, und der Helio G96 hat beispielsweise 120 Hertz Display Unterstützung inklusive 108 Megapixel und Dual 4G SIM Support. Ja, und der G88, der ist hauptsächlich darauf abgelegt, recht günstig zu sein, und der ersetzt den Helio G80 Prozessor und G85 und hat 90 Hertz Display Support und unterstützt bis zu 64 Megapixel Kameras. Ja. Also der G96 ist eine deutliche, unbestrittene Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell. Ja. Hat alles drin, was der Vorgänger hat, bloß eben noch wesentlich schneller. Sehr interessant. Beim 88 muss man sagen, da gibt es ein paar Fragezeichen. Also da gibt es wohl auch etwas, was nicht mehr so gut unterstützt wird. Ja. Aber eben kosteneffektiver. Da wurde nämlich tatsächlich die GPU gekürzt. Ja, also das heißt, die GPU, die in dem neuen G88 drin ist, ist schlechter als die GPU, die im Helio G80 drin ist. Oder beziehungsweise G85. Das ist schon eine fragwürdige Sache, aber dafür ist dieser Chip eben jetzt super günstig, ja, und hat damit natürlich auch seine Aufgabe im Midrange-Bereich auch erfüllt. Ja, ganz klar. Also, sie bleiben auch hier aktiv. Ja. Interessant ist, diese Woche ist ein Artikel aufgetaucht bei Fantroid. Da wurde nämlich etwas ganz Interessantes gefragt. Die Frage hat sich mir eigentlich erstmal so und gar nicht gestellt, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto interessanter wird das Ganze. Wenn das Google Pixel 6 wieder floppt, das kann man ja durchaus sagen, wie alle Pixel-Geräte seit Google Pixel 1, das war noch top, dann gab es nur noch Flops. Wenn das auch floppen sollte, wird dann Google den Flagship-Markt endgültig abschreiben? Das ist eine gute Frage, die hier Fantroid gestellt hat. Und da wurde mir bewusst, dass Google tatsächlich hier möglicherweise in einer ähnlichen Situation ist wie viele andere Anbieter von Smartphones auch. Wie beispielsweise LG, die sich vom Smartphone-Markt zurückgezogen haben. Ja. oder auch Sony, das immer wieder unter Beschuss ist wegen diesen desaströsen Marketing- und Preisgestaltungen, die sie bei ihren Smartphones an den Tag legen. Im Prinzip wird diese Mobilsparte nur noch finanziert von anderen Sony-Sparten, ja, und die sind auch nicht grundsätzlich begeistert, ja. Also die Konzerngewinne werden dadurch massiv gesenkt, ja. Und die Frage ist natürlich auch hier bei Google, was passiert denn, wenn die jetzt schon wieder in Flop landen? Ja. Wenn, dann wird es irgendwann mal auch Zeit zu sagen, okay, wir können es nicht, wir lassen es. Und hauen damit nicht so viel Geld raus. Ja. Übrigens, letztes Jahr, ein paar Jahre zuvor, das ist ja genau das Schlimme, hat man ja HTC übernommen, also die Mobilsparte von HTC, und hat dafür 2 Milliarden US-Dollar hingekloppt. Ja? Und wie gesagt, schon vor einigen Jahren. Und es ist nichts dabei rausgekommen bis jetzt. Ja? Und das Google Pixel 6 ist jetzt das erste Gerät, wo man sagen kann, okay, jetzt wird sich zeigen, ob diese Übernahme gefruchtet hat oder nicht. Ja? Und wirklich interessant wird jetzt diese Whitechapel CPU beispielsweise. Ja? Wo ist die leistungstechnisch? Es wird eben spekuliert, dass sie irgendwo zwischen Snapdragon 888 und, 700 und Snapdragon 780 ist, was meiner Meinung nach natürlich schon schlimm genug ist. Aber jetzt hängt es eben am Preis. Floppt das Teil oder nicht? Ist das Teil super günstig, wie ich gesagt habe, oder nicht? Und die Frage ist, muss ich auch Google dieser Frage stellen? Wenn das Teil schon wieder floppt, wollen die wieder Geld raushauen ohne Sinn? Ja? Mal gucken. Ich bin guter Dinge, dass, wenn der Preis stimmt mit diesem Gerät, dass Google hier wirklich ein Renner im Programm haben könnte und vielleicht das erfolgreichste Pixel aller Zeiten mit dem Pixel 6 Pro. Ja? Aber ich kann es nur immer wieder sagen, alles hängt am Preis. Alles hängt am Preis. Man kann das beste Smartphone zu haben, als Firma ist nichts Besonderes, muss man ganz ehrlich sagen. Jede chinesische Firma kann innerhalb von kurzer Zeit ein Gerät auf den Markt schmeißen, das besser ist. Ja. Und ehrlich gesagt, es gibt schon Geräte, die besser sind als jetzt das Pixel 6 Pro oder was man über das 6 Pro weiß, was es haben soll. Ja, definitiv. Also, da muss es über den Preis gehen und dann hat man, erst dann kommen die Vorteile zum Tragen. Ja, man hat ein Google-Gerät, man bekommt die Updates direkt, ja. Man hat vielleicht eine super Kamerasoftware, weiß man nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, man hat eine gute Kamerasoftware und Support und so weiter. Ja. Wenn das dann eben dann der Preis stimmt, dann kommt das zum Tragen. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass im Massenmarkt das auch nur irgendeine Rolle spielt, wenn der Preis nicht super günstig ist. Ja. Man ist hier ja als Google ist hier mit den Pixel-Geräten ja in einer absoluten Außenseiter-Situation. Ja. Google Pixel, das kennt fast niemand außerhalb der Android-Szene. Ja. Also wenn man normale Leute auf der Straße ein Google Pixel, das Einzige, was man dann zu hören kriegt, nee, mit Google will ich nichts. Nee, so, das ist alles. Ja. Fertig. Und ja, ein Samsung Galaxy, oh ja, kenne ich, haben wir auch im Geschäft. Ja. So sieht es aus. Ja. Das ist die Realität. Und deswegen müssen die dann über den Preis gehen, so wie alle anderen Firmen auch, wenn sie eben in so einer Situation sind. Und jede Firma, die das nicht versteht, die muss sich dann irgendwann auch tatsächlich die Fragen stellen, hören wir jetzt damit auf, sinnloses Zeug zu entwickeln, einen Haufen Kohle rauszuschmeißen, das wie Blei in den Regalen liegt, oder versuchen wir etwas zu produzieren, wo es sich auch verkauft. OnePlus Buds Pro ja, die haben eine neue Funktion, Adaptive Noise Cancellation. Und warum ich das überhaupt erwähne, ja, diese kleinen Ohrstöpsel, da sind wir eigentlich einerlei, ja, weil es da so viel davon gibt. Ja. Aber hier diese Adaptive Noise Cancellation, das ist wieder so eine Sache. Ja. Offenbar ist es so, man weiß noch nicht hundertprozentig, ja, aber es soll so sein, dass gegenüber einer, so sagt zumindest OnePlus, ja, dass dieses Adaptive gegenüber der Active Noise Cancellation einen Vorteil hat, und zwar werden die Frequenzen intelligent erkannt und dann werden die Earbuds je nachdem festlegen, wie viel und wann Noise Cancellation gebraucht wird. Das kann ich eigentlich nur eins sagen. Gibt eine Funktion an und aus. Ja, macht zum Beispiel wie bei Sony, wenn man drauf tappt, ja, und drauf bleibt, dann wird die Noise Cancellation ausgeschaltet. Somit kann man dann, wenn man was hören will von außen, kann man gerade mal kurz draufhalten, ans Ohr halten. Ah ja, alles gleich, hör's, gut. So, machen wir weg, ist wieder der Hintergrundton deutlich reduzieren. Ich will immer maximale Noise Cancellation haben. Immer. Ich brauche keine Noise Cancellation, die manchmal funktioniert und manchmal nicht. Die muss immer funktionieren. Wenn ich haben will, dass sie immer funktioniert, dann brauche ich sie auch nicht einzuschalten und fertig. Ja? So einfach ist das. Er kann das nicht verstehen, was hier als hier Probleme aufgebracht werden. Ja? Warum man sowas jetzt auch noch, naja, sagen wir mal, mit der in Anführungszeichen intelligenten Schaltung gesagt bekommt, wann man denn eine Noise Cancellation braucht oder nicht. Die Antwort ist einfach. Immer dann, wenn man sie möchte. So, Pocket Casts, Leute. Pocket Casts. Wichtige Nachricht für euch. Es hat ja schon so ausgesehen, ja, NPR hat ja das Pocket Casts gekauft. Damals war ich sehr traurig und habe natürlich sofort alle Nutzung von Pocket Casts eingestellt, weil ich mit NPR natürlich nichts zu tun haben wollte. Ja, ganz klar. Jetzt ist es so, dass NPR ja schon vor einiger Zeit gesagt hat, die wollen das Pocket Casts loswerden. Jetzt war es allen ganz anders geworden, denn wenn sich kein Käufer findet, was das für Pocket Casts. So, die Nutzer, die das jetzt nutzen, haben, können jetzt aufatmen, haben allen Grund dazu, denn es ist gekauft worden, und zwar von Automatic. Ja? Und das ist die Firma, die auch WordPress.com hat. Ja? Und damit sind die ja in Hand von WordPress. Ja? Ja, deswegen wird natürlich jetzt auch an einer Integration mit WordPress gearbeitet, einer tiefen Integration mit WordPress, was auch immer das bedeutet. Schlimmer als bei NPR zu sein, kann es auf jeden Fall nicht sein, meiner Meinung nach. Und von daher sehe ich das hier ziemlich positiv. Auf jeden Fall positiv ist es für die Leute, die sich Gedanken gemacht haben eben über die Zukunft von Pocket Casts, ob es das bald nicht mehr geben wird. Man kann jetzt davon ausgehen, nach dem Kauf von Automatic, dass Pocket Casts gesichert ist. Davon gehen auch die Erfinder von Pocket Casts aus, Russell Ivanovich und Philip Simpson. Die haben eben beide das auch sehr positiv aufgenommen und haben hier Grund zu glauben, dass jetzt alles wieder sicher ist für unabsehbare Zeit. Coole Sache also. Ja. Pocket Casts ist gerettet und meiner Meinung nach besser als vorher von NPR zu Automatic. Ich denke, das ist ein guter Wechsel. Was jetzt genau noch damit passiert, da müssen wir natürlich warten. Ja, wie wird der Betrieb aufrechterhalten beispielsweise, wann ist die Übernahme abgeschlossen und so weiter und so weiter. Das alles wird man dann noch hören, aber gute Zeichen für Pocketcasts. So, Leute, jetzt Achtung, ne? Nicht alles, was so werbemäßig gut versprochen wird, ist halt eben auch wirklich gut. Ihr kennt ja das Ganze, ist ja momentan total in, ne? So nachhaltige Geräte oder ne? Geräte, wo ne? Die bösen Chinesen, ne? Die bösen Russen oder die bösen irgendwas, TM, ne? Hier die Finger nicht im Spiel haben, ja? Das ist das Gute und ne? Dann nennt man auch sein Gerät mal Freedom Phone. Ja, Freedom Phone, genau, martialisch. Ja, wird es dann angeboten, ja, in den USA, das Freedom Phone. Und jeder gute Amerikaner muss natürlich schon Freedom Phone haben und diesen schlimmen China-Scheiß, ja, endlich verbannen. Ja, so kommt mir das gerade vor. Nein. So wird es eben tatsächlich beworben mit einer wunderbar riesig großen amerikanischen Flagge. Freedom Phone, completely uncensored, buy it now. Ja, für die sowieso, ne, gedenken, dass die Regierungen überhaupt, die Big Tech Companies, ja, die sowieso auch, die Wurzeln allen Übels, die Big Tech Companies, ja, und damit man von denen nicht ausspioniert wird, braucht man natürlich ein Freedom Phone. Und natürlich das Betriebssystem da drauf, das kann natürlich kein normales Google-Betriebssystem sein, das ist ja schlimm. Nein, da braucht man ein Freedom OS, so heißt das tatsächlich, Freedom OS. Ne? Mit uncensorable App Store und Privacy Features. Das heißt, wenn mal wieder wegen menschenverachtenden Sachen eine App rausfliegt, könnt ihr sicher sein, dass sie bei diesem Freedom Phone noch drauf ist, weil man kann ihn nicht zensieren. Ja? Diesen App Store, wo der drauf ist, da kann man jetzt einiges darüber denken. Ne? Wenn man das dann noch in Verbindung mit dieser riesengroßen US-Fahne sieht, dann kann man sich überlegen, wohin die Reise da geht, gedanklich. Egal, es spielt ja keine Rolle. So, Achtung, jetzt haltet euch fest. Jetzt ist hier was aufgeflogen. Dieses sogenannte Freedom Phone, ja, das übrigens, wie ist der Preis? $499 kostet, ne, weil es ist ja ein Freedom Phone, da muss man auch schon ein bisschen was ausgeben dafür, ne? Wie viel ist euch da die Freiheit wert, ne? Also kann man gar nicht bezahlen genug, ne? So. Aber das Teil ist ein, haltet euch fest, Umidigi. Ja, genau, diese chinesische Elektronikfirma, die ich ja auch schon öfters mal hier prominent hier vorgestellt habe, weil die Geräte sind eigentlich so gar nicht schlecht, was die anbieten, ne? Und ja, gut, okay. Also wie jetzt dieses umidige Beißen vorhin, ja, also ist jetzt kein Hammer, ist kein Flaggschiff-Phone, aber ist auch nicht schlecht und haben immer ein paar innovative Sachen drin. So, das Teil ist jetzt ein Rebadged, ja, also ein umbezeichnetes A9 Pro von Umidigi. Ja, das kriegt man auch bei AliExpress, also wenn ihr mehr als 500 Telefone nehmt, dann könnt ihr euch einfach, also das selbst labeln, dann könnt ihr, was weiß ich, das könnt ihr eure eigene Marke drauf machen, ja, einfach so, auch von der Sie-Marke, ne? Das wäre doch mal was, ich bestelle mir 500 Poképhones, ja, und verkaufe die dann für 800 Euro als exklusives Poképhone, limitiert, 500 Stück, ja, genau, und dann kommt mir natürlich die Pokémon Company hinterher und macht mich fertig. Deswegen machen wir das nicht. Aber man könnte ja auch was anderes machen. So, und offenbar hat genau das derjenige gemacht. Das Freedom Phone ist ein Umidigi A9 Pro. Wie geil. Das nennt man Schuss in den Ofen. Und Achtung, noch besser. Ron Amadeo, ja, der ist ja relativ bekannt, der ist von Ars Technica, ja, der hat auch herausgefunden, dass dieses Freedom OS nichts anderes ist als ganz normales Lineage OS. Es ist ein Rip-Off, ja, ein Rip-Off von dem Lineage OS, ja, das eben hier da drauf ist, also so richtig Rip-Off, ja, Freedom OS umgelabelt, aber es ist Lineage OS sozusagen, ja, und es wurden auch Google Apps gesehen auf auf diesem Store, ja, auch das ist nur eine rebadged Version, also eine umbenannte Version mit eigenem Logo versehen vom sogenannten Aurora Store. Und der hat eben auch Google Apps mit drin, so viel zu Freedom Phone. Ja. Und das Fazit ist, also das Freedom Phone ist ein umgelabeltes Phone aus China, ja, genau dem Land, dem hier offenbar alles abgesprochen wird. Ja. Und und selbst hier bei Talk Android wird empfohlen, dass sich die Leute doch lieber ein Huawei P40 Lite holen wollen. Das hat großartige technische Daten und ein wahnsinnig gutes Battery Life, also Akku-Lebenszeit. Und dass dort dann tatsächlich keine Google-Services mehr sind. Also, dass man tatsächlich von Google nicht mehr ausgespäht werden kann. Ja. Und auch tatsächlich einen ganz eigenen App-Store, in dem es auch garantiert keine Google-Apps gibt. Ja. Und, tja. Klar, es ist dann ein chinesisches Phone, das Huawei P40 Lite, aber es ist genauso ein chinesisches Phone wie das Freedom Phone. Das ist schon lustig. Also da muss man, das war wirklich etwas, was mich diese Woche zum Schmunzeln gebracht hat. Ich verlinke das natürlich auch, da könnt ihr das Ganze nachlesen. Es sind einige Dinger dazu. Also da hat sich auch David Buchanan dazu gemeldet eben und Ron Amadeo, wie gesagt, also schon prominente Leute, die hier das schnell durchschaut haben, dass das hier eine absolute Mogelpackung ist. Und natürlich, wer will schon ein Gerät haben, ein Rip-Off, ja, für $500, wenn das Original nur $150 kostet. Das ist schon ziemlich übel. Also da wäre ich alleine schon aus dem Grund sauer. Ja. Egal, ob das Teil Freedom Phone oder Idioten Phone oder sonst irgendwas heißt, ja. Das ist schon ziemlich miese Masche hier. Gut, okay. So. Nehmen wir jetzt das Freedom Phone, ja, demontiert haben. Gehen wir weiter zu Sony Xperia 1 Mark III. Und dann braucht man nichts zu demontieren, weil die demontieren sich selbst. Mit der Ankündigung, ja, ich will nur kurz ausholen, das ist genau das Gerät, wo ich immer wieder gesagt habe, na, also Sony immer mit ihren Preisen vollkommen durch die Decke, ja. Auch das hier, kostet 1.299 Euro, ja, und das Ding hat zwar gute Leistungsdaten, aber auch nicht viel besser wie Geräte wie zum Beispiel das Realme GT, ja, und so weiter, also die für weit, weit weniger als die Hälfte zu haben sind, ja. Da muss man schon mega Sony-Fan sein, ja, um das überhaupt in Betracht zu ziehen. Ich bin mega Sony-Fan, aber ich warte Jahr für Jahr drauf, dass Sony mal wieder ein Gerät bringt, wo auch in Relation Preis-Leistung steht, weil ich bin zwar Sony-Fan, aber ich bin nicht verrückt, sowas zu kaufen, ja, zu dem Preis, wenn ich das bei anderen Firmen für einen Bruchteil von dem Geld kriegen kann und teilweise sogar noch bessere Leistungsdaten habe, das geht einfach gar nicht. Ja. So, und das habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber jetzt schießen die tatsächlich den Bock ab. Das Sony-Team in Niederlande, man kann es nur hoffen, dass das irgendwie ein Fehler ist. Wenn sich das bewahrheitet, dann sind es extrem schlechte Nachrichten für Leute, die für so ein Gerät sowieso schon viel zu viel Geld ausgegeben haben. Denn das Sony Xperia 1 Mark III soll laut der Aussage von Sony Niederlanden, ja, Sony Netherlands, nur ein Major Android Update bekommen und 2 Jahre Security Updates. Das ist alles. Nur ein Major Android Update und 2 Jahre Security Updates. Für ein Gerät, das $1.300 kostet. Das nenne ich mal Demontierung. Ja. Das nenne ich mal, so stellt man sicher, dass man garantiert keine Geräte verkauft. Oder keine nennenswerte Anzahl von Geräten verkauft. was denn, was Sony davor hat momentan. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, also hier mit diesem Bluetooth-Lautsprecher, war da zufällig jemand, der für die Entwicklung vom, von diesem Bluetooth-Lautsprecher verantwortlich ist, war der zufällig bei dem Team von Sony Xperia? Das wird's erklären, warum man einen Bluetooth-Mono-Lautsprecher für versucht für 300, wie viel waren es, $350 zu verkaufen und ein Feature wie LDAC anbietet für einen Mono-Lautsprecher mit 46 mm Durchmesser. Ja? Kinderlautsprecher. Unglaublich. Also, das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen, was hier abgeht. Und das lässt natürlich nichts Gutes vermuten. Entsprechend fallen auch die Kommentare aus. Ja. Aber nun gut, wie gesagt, möglicherweise ist das auch ein Kommunikationsfehler gewesen. Das kann man nur hoffen. Aber selbst wenn es einer ist, muss man sagen, es ist bezeichnend bei Sony, was hier los ist gerade. Dass solche Aussagen überhaupt getroffen werden, ist meiner Meinung nach ein unglaublicher Vorgang. Ja? Das ist unvorstellbar, dass sowas überhaupt diskutiert wird. Und bei einem Gerät, das in dieser Preislage, da müsste es Updates auf Lebenszeit geben. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, also auf Produktlebenszeit, sagen wir mal so. Ja, und die Produktlebenszeit mindestens 4 Jahre. Ja, ist so. Ansonsten ist sowas nicht zu rechtfertigen. Selbst dann, sind wir ehrlich, selbst dann würde ich das niemals ausgeben dafür. Und wenn ich 4 Jahre Updates garantiert bekommen würde. An der Zeit kann ich mir ja 3 andere Smartphones holen und auf die Updates pfeifen. Sorry, mache ich natürlich nicht, weil ich umweltbewusst bin, aber ne? Preis-Leistungsmäßig kann man das komplett vergessen. Okay, lasse ich mich jetzt weiter in Ekstase rede, gehe ich mal weiter. Etwas, was mich ja immer, mal was anderes so zwischendurch, ja, etwas, was mich immer wieder beschäftigt, ja, auch in unserer Zeit, ja, die E-Mail-Sicherheit, ja, ich bin E-Mail-Fan, ganz klar, und das ist das ultimative Kommunikationsmedium. Man kann alles drüber machen, übrigens auch chatten, wer das nicht weiß. Oxcoy, ja, oder Delta-Chat, schaut es euch mal an. Messenger, ja, das ist ein Messenger, aber eben auf E-Mail-Basis ist es cool. Ja. Man kann alles machen, ganz einfach alles. Universeller Standard, jeder hat E-Mail, wer es nicht hat, weiß nicht, in der Mond oder irgendwas, keine Ahnung. Jeder hat E-Mail, jeder kann irgendwie E-Mail empfangen und somit kann man auch alle Dokumente, alles mögliche übertragen über E-Mail. Aber eines ist bei E-Mail immer wieder ein Knackpunkt, die Sicherheit. So sieht's aus, nämlich, dass die Mail ist nur so sicher wie der Mail-Account des Empfängers. Ja? Und das bringt natürlich ein riesiges Problem mit sich. Denn bei einem Messenger 1:1, übrigens zählt das auch für Delta Chat und Oxcoy, ja, aber wenn man jetzt tatsächlich nur über ein E-Mail-Programm schreibt und empfängt, vor allem, darauf kommt es ja an, empfängt, dann hat man eben genau dieses Problem, dass man nie weiß, in welchen Sicherheitsbereich man etwas hinschickt. Man selbst kann total abgesichert sein. Ja, man hat einen E-Mail-Provider, der top ist, ja, der absolut anonym ist und Datenschutz riesig groß schreibt. Da gibt es einige E-Mail-Anbieter, die wirklich sehr, sehr gut sind da drin und auch sich massiv einsetzen, zum Beispiel für die Absicherung von Servern, ja, und auch für die Übertragungsprotokolle abzusichern. Und da gibt es einiges. Da kann man sogar einstellen, dass eine E-Mail, also zum Beispiel ein E-Mail-Programm, dass eine E-Mail nur dann versendet wird, ja, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen eingeschaltet sind und so weiter und so weiter. Aber das Problem ist eben das Gegenüber. Der kann hier seinen E-Mail-Account in einem unsicheren E-Mail-Programm abrufen oder gar auf irgendeinem Webservice, ja, das kann man vielleicht dann auch noch an der E-Mail-Adresse sehen. Und ehrlich gesagt, bei den Google-Mail-Adressen hat man zumindest noch eine grundsätzliche Sicherheit. Da ist die Chance nämlich groß, dass jemand die Web-App benutzt oder am Smartphone die Gmail-App. Ja. Die hat zumindest mal so rudimentärer Schutz. Aber genau weiß man es natürlich auch nicht. Und bei manchen E-Mail-Clients, da ist Hopfen und Malz verloren. Und was dann auch natürlich mit den E-Mails weiter und wo die abgespeichert werden, das ist auch eine Geschichte. Die werden natürlich unverschlüsselt irgendwo abgespeichert. Ja. Und wenn dann ein System eben nicht sicher genug ist, dann war es das auch mit dem Daten, mit der Datensicherheit, ganz klar. Also das ist ein riesiges Problem. Und deswegen gibt es eigentlich eine einfache Methode, die Verschlüsselung von E-Mails. Da gibt es jede Menge Lösungen, ja, die zum Beispiel bei GNU-PG integriert ist, ja, um eben E-Mail-Kommunikation zu verschlüsseln. Alles wunderbar, aber auch eben da ist das Problem. Beide müssen sich hier auskennen und diese Verschlüsselung auch akzeptieren. Ja. Wenn ich jemandem eine verschlüsselte E-Mail schicke, ja, man kommt ja sowieso erstmal nicht in Frage, wenn der keinen GNU-PG-Schlüssel anbietet, dann kann ich dem auch keine verschlüsselte Nachricht schicken. Ja, also geht nicht. Und wenn ich den irgendwie was verschlüsselt schicke, dann geht er damit vielleicht noch zur Polizei, weil er denkt, er hat komische Zeichenfolgen geschickt, die wollen einen hacken. Ne? Ja, genau. Also so ist das jedenfalls ein Problem und deswegen hat die Free Software Foundation jetzt schon wieder eine Aktion gestartet und ein bisschen Aufklärung betrieben, leider wieder mal nur in englischer Sprache, ganz klar. Das heißt, gerade die Leute, die es besonders betrifft, die werden davon natürlich jetzt ausgeschlossen sein. Ha, nee, immerhin, ja. Immerhin gibt es den E-Mail Self-Defense Guide, ja. Den könnt ihr euch zumindest mal angucken, ja, und den gibt es dann auch in entsprechend vielen Sprachen. Also die Free Software Foundation hat da natürlich auch ein bisschen nachgedacht. Ist zwar nicht alles perfekt eben in diese 16 Sprachen übersetzt insgesamt, ja, aber grundsätzlich kann man das dann eben mal schon als Anlass nutzen und helft euren Bekannten doch auch einfach mal, wenn ihr selbst drauf habt, ja, und wisst, was ihr tut, ja, und eben auch dann denkt, oh Mensch, ja, so eine Verschlüsselung wäre gar nicht so schlecht, ja, macht es. Übrigens muss es nicht immer die Verschlüsselung sein mit einem öffentlichen Key und einem privaten Key, das kommt für viele so kompliziert rüber, ja, dass sie das gar nicht raffen. Nein, ihr könnt auch mal eine symmetrische Verschlüsselung benutzen, gerade bei Leuten, die ihr auch in echt trifft, ja, den könnt ihr dann auch einen symmetrischen, euer Passwort quasi von der symmetrischen Verschlüsselung geben, ja, und die können das dann eintippen beim Entschlüsseln und dann hat man eben das, ja, es ist nicht ganz so super sicher und sicherlich nicht für alles geeignet, aber für eine grundsätzliche Nachrichtenverschlüsselung ist das eine super Sache. Symmetrische Verschlüsselung kann auch mit GNU oder wird auch mit GNU-PG benutzt, ja, und damit eingesprochen braucht ihr dann nur ich glaube slash einen Strich minus C zu machen, ja, einzugeben, gucken wir gerade, ja, genau, also einfach nur minus C und dann werdet ihr nach einem Passwort gefragt für die symmetrische Verschlüsselung und man kann die Verschlüsselung dann entschlüsseln, wenn man eben dieses Passwort hat. Einigermaßen ordentliches Passwort nehmen, ja, nicht 123 oder sowas, ja, und, ne, oder Gott oder Passwort oder irgendwas, ne, ist klar. Ja. Und ich verlinke mal diesen Artikel hier bei der FSF, bei der Free Software Foundation, die macht nochmal klar, wie wichtig sowas sein kann und bringt auch mal ins Bewusstsein, dass E-Mail Self-Defense, ja, auch sehr viel helfen kann gegen diese Überwachung von verschiedenen Firmen, die eben auch zum Beispiel mit ihren Messengern immer auch eure Metadaten habt, ob verschlüsselt oder nicht. Und das ist eben bei E-Mails auf euren E-Mail-Provider eurer Wahl, ja, beschränkt. Und wenn ihr da den entsprechend richtig nimmt, der auch Privatsphäre ganz weit oben positioniert, ich zum Beispiel sage ich jetzt ganz einfach mal in hier posteo.de, ja, wäre zum Beispiel einer, ich glaube mailbox.org ist auch super, wenn ich das richtig weiß, ganz genau weiß ich das nicht, und viele andere auch noch, ja, die sich eben, ich glaube Protomail ist auch noch ganz interessant, wobei da war ich vorsichtig in der Schweiz, aber trotzdem, da kann man dann selbst entscheiden, ja, also das ist das, was ich cool finde, und dann ist in Ordnung. Wenn man dann eben mit Verschlüsselung arbeitet, dann spielt es ja kaum noch eine Rolle, bei welchem Anbieter das Gegenüber ist, ja, denn dann sind eure Nachrichten sicher. Okay, ich habe hier noch einen Vergleich, das Honor 50 Pro übrigens, hätte ich eigentlich sollen vorhin hochziehen, gegen das Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Und da seht ihr auch, das Honor 50 Pro ist nur ein Midrange-Gerät. Und da kann es 20 Mal Pro heißen, eben auch wegen dem Prozessor. Und deswegen wurde das da verglichen von Gizmo China mit dem Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ja. Und hier das Display 6,72 Zoll beim Honor View 50 Pro mit OLED, 6,55 Zoll AMOLED beim Xiaomi 11 und eben der Prozessor hier Snapdragon 780G beim Xiaomi 11 und ein 778G beim Honor View beim Honor 50 Pro, ja, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, das ist die einzige Version, die es gibt. Beim Xiaomi gibt es auch mehr, aber auch natürlich eine solche Ausstattung, ja. Und da sieht man ganz klar, die sind ziemlich weit beieinander. Nur bei der Quad-Cam, da hat das Honor 50 Pro deutlich die Nase vorn mit 108 Megapixel statt 64 Megapixel Triple-Kamera. Ja. Wie die Bildqualität ist, das muss dann erst noch müssen dann erst noch unabhängige Tests zeigen. Nicht immer hat eben die Megapixel-Anzahl auch gleich eine bessere Bildqualität zu tun oder hängt mit der Bildqualität zusammen. Da muss auch die Software bei den Smartphones ziemlich gut stimmen. Und von daher, ja, muss man eben da mal sehen. Gut, ich wollte es nur mal erwähnen. Also es ist ziemlich gleich auf. Ich würde sagen, viel Unterschied macht es nicht, ob man jetzt ein Xiaomi Mi 11 Lite 5G holt, außer dass der eben auch nur 5G-Empfang hat. Oder das Honor 50 Pro. Das seht ihr auch, wo eben das Problem da liegt. Gut, japanische Forscher, ne, sie sind mir die allerliebsten, denn die haben schon wieder eine Rekordgeschwindigkeit im Internet erreicht über Glasfaser und haben die bisherige Geschwindigkeit fast verdoppeln können. Oder nein, mehr als verdoppeln können. Wow. 319 Terabyte pro Sekunde. Entschuldigung, Terabit pro Sekunde. Ja. Pro Sekunde. Wahnsinn. Ja. Und das wurde über eine Strecke von 3000 Kilometer, ja, aufgestellt. Das ist nicht schlecht. Ja. Um es deutlich zu sagen, das ist fantastisch genial. Ja. 319 Terabit pro Sekunde, Wahnsinn. 2020 wurde ein Rekord aufgestellt mit 178 Terabyte Sekunde. Ja. Das ist nicht schlecht. Also wirklich Wahnsinn. Ja. Also wie verrückt das ist. Ja. Also nochmal, die japanischen Forscher haben jetzt 319 Terabit pro Sekunde über ein richtiges Glasfaser, eine richtige Glasfaserstrecke, 3000 Kilometer Länge. Also man kann jetzt sagen, dass es nur ein kleines Stück war im Labor, sondern 3000 Kilometer Länge ist schon was. Ja. Die NASA arbeitet jetzt an einer maximalen Übertragungsrate, das entwickeln die, damit es möglich ist, von 400 Gigabit Sekunde. Ja, ihr habt es richtig gehört. 400 Gigabit-Sekunde, während die japanischen Forscher bereits 319 Terabit-Sekunde haben. So groß ist da der Unterschied und da würde ich mir auch mal Gedanken machen, ob das wirklich noch okay ist, so ein riesiger so eine riesige Diskrepanz. Das ist schon nicht schlecht. Das hat natürlich nichts mit Übertragungsraten zu tun, die man jetzt bekommen kann als normaler Kunde, das ist ganz klar. Da stehen den USA 10 Gigabit maximal zur Verfügung, natürlich nur in entsprechenden Großstädten, das ist ganz klar. Bei uns ist es im Durchschnitt 1 Gigabyte Sekunde in 77% der Haushalte. Ja. Aber das seht ihr auch hier, gibt es noch viel zu tun. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht für Privatleute gedacht, sondern hauptsächlich wird es für Forschungseinrichtungen interessant sein und Universitäten, die miteinander vernetzt sind und eben sehr viele Daten austauschen müssen. Aber wie immer, ne, das, was heute nur für die Forschung und Wissenschaft ist, ist dann morgen für ein Muss für die normale Gesellschaft. Also 1 Gigabit Sekunde hört sich ja heute fast arm an, ja, wenn man sieht, da USA maximal 10 Gigabit Sekunde, bei uns 1 Gigabit Sekunde für normale Kunden. Aber das sind die Geschwindigkeiten, die noch vor einigen Jahren nur Universitäten vorbehalten blieben. Nur die hatten so eine schnelle Anbindung. Leute sind von daheim an die Unis gegangen, ja, weil dort ein schnellerer Internetanschluss vorhanden war, haben sich dort Daten runtergeladen. Ja. Also so krass war das. Und das ist noch nicht lange her. Das ist noch überhaupt nicht lange her. Ja. Und heutzutage ist das verfügbar. Ja, also das, ich hab auch einen Gigabit-Anschluss. Ja. So ist es. Ja. Aber das seht ihr, und in 10 Jahren ist der Terabit-Anschluss vielleicht schon ein Ding. Ja. Oder vielleicht, ich würde sagen, in 10 Jahren. 10 Jahren, stell dir schon mal vor, 10 Jahre. Da ist der Terabit-Anschluss ein Ding. Wenn nicht, dann hat die technische Entwicklung definitiv da ist wirklich was falsch gelaufen dann, wenn wir in 10 Jahren für normale Kunden nicht einen Terabit-Anschluss haben. Ja, dann stimmt irgendwas nicht. Gut, ich greife da sehr weit vor gerne, ja, aber denkt immer dran, die Datenmengen werden immer, immer größer werden, ja. 4K, 8K, wer weiß, was da noch kommt. Ja. Dann müsst ihr auch bedenken, ne, das tut sich ja auf den Haushalt summieren, ja. 2, 3 Personen streamen dann, downloaden Sachen. Ja. Ich muss mir mal vorstellen, ich schalte die PlayStation ein, ja, und will zocken und dann lädt ja 106 GB Update runter. Das ist kein Problem. 106 GB Update, ist gerade letztens passiert. Ja, null Probleme. Also 106 GB. Ne? Das ist Sache. Ne? PlayStation lädt das Update runter. 2 Leute wollen was Verschiedenes streamen. Ja, die Home-Automation hat auch noch was. Dann klingelt jemand, geht noch der Videostream von der Klingel an. So wunderbar. Also, da ist schon was geboten und zwar schon heute. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, in 10 Jahren. Ja. Also, das ist Wahnsinn. Da wird einiges mehr gestreamt werden, denke ich. Gut, gut, gut. Also, dann komme ich jetzt auch zur App der Woche. Und die letzte Woche oder die letzten Wochen, glaube ich schon, waren geprägt von Apps, die minimalistisch sind, ja, aber eben dennoch was Interessantes bewirken. Und das wollte ich heute sogar mal gerne fortsetzen. Ja. Letztes Mal war ja auch eine Mapping-App sozusagen App der Woche. Ja, also Mapping, das war Nein, halt, Moment. App der Woche war der Water Resistance Tester, genau, von Smartphones. Vorletzte Woche war das. Da war es ein Vorschlag von Spike, genau, Organic Maps, genau. Und das hat auch geglänzt durch ein sehr einfaches, simples Prinzip für Navigation. Und ja, ich weiß, es gibt etliche Apps, die das als Zusatz bieten, beispielsweise Google Maps oder auch OSM-End und so weiter. Nur eben eingebettet in ein riesiges, kompliziertes System. Wenn man zum Beispiel nur Orte in einer separaten Liste gerne markieren würde und speichern würde mit Kartenansicht, dann ist es sehr interessant, wenn man eine eigene, kleine, ganz schlanke, effektive App hat, die auf OpenStreetMaps basiert. Ja. Und die gibt's. Die nennt sich GeoNotes. Achtung, bitte nicht in den Play Store gehen. Alle Apps, die dort GeoNotes heißen, haben nichts zu tun mit dieser GeoNotes-App. Die gibt es nur bei ftroid.org. F-troid.org. Nur dort gibt es diese GeoNotes-App, von der ich jetzt hier spreche. Ja. So, und die bietet einfach, ihr sucht euch ein Gebiet aus oder ihr geht an euren aktuellen Standort, ja, und sagt dann, tippt dann drauf, wo ihr denn die Markierung ablegen wollt. Dann geht ein Dialog auf, ja, dann könnt ihr das mit Namen benennen, ja, und auf OK und schon ist diese Stelle gespeichert. Wenn ihr seht, ah, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich möchte die nochmal versetzen, dann gibt es auch eine Move-Funktion, dann könnt ihr die nochmal umsetzen, ohne dass ihr es nochmal neu benennt. Und dann okay und fertig. Auch so könnt ihr es löschen, delete und weg ist er. Zusätzlich könnt ihr natürlich nur, zusätzlich zum Namen, könnt ihr auch noch ein Bild machen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwo seid und sagt, hier ist echt eine super Aussicht zu empfehlen für meine Kumpels, so zack. Na, dann geht ihr drauf, markiert das, speichert vielleicht, macht ein Foto von diesem Punkt ab, so, und dann weiß man, zack, so ist das dort, Wahnsinn, und dann ist das in einer Liste gespeichert. Diese Liste könnt ihr tatsächlich dann sehen, ja, hier gibt es eine Funktion, List of Notes, und dann ist es einfach aufgelistet, ganz simpel, ja. Und dann drückt er drauf und dann wupp geht die Map auf direkt an der Stelle und markiert eben euren Punkt. Ihr könnt sehr weit reinzoomen, sodass ihr das ganz exakt hier positionieren könnt und dann eben diese Bilder angucken, die ihr mitgespeichert habt, etc. Die Listen können auch dann manchmal ziemlich lang werden, wenn man viele interessante Stellen hat, zum Beispiel als Geocacher. Ja, da gibt es oft sehr viele Orte, die man gerne speichern würde. Und das kann man dann hier wunderbar tun, zumal auch noch mit Bild, ja, beispielsweise Cache-Verstecke oder ähnliches. Hat es dann aber rausgenommen, das ist also nur für einen privat, oder man teilt natürlich so einen Eintrag. Das kann man tun. Man kann diesen Punkt auch tatsächlich teilen, ja, oder diese Listen teilen, an andere Leute verschicken, aber hauptsächlich ist diese Funktion gedacht für den Export in GeoJSON-Dateien. Ja? Und das ist eine schöne Geschichte. Somit könnt ihr nämlich auch gute Backups machen, unabhängig von eurem Smartphone. Und diese Dateien kann man auch unter Umständen in andere Software auf dem Desktop-PC noch verarbeiten, sodass ihr also hier Möglichkeiten habt, eure Listen überall zu sichern und aufzuheben, so dass ihr auch eure Sachen, eure interessanten Orte nicht verliert. Eine coole Geschichte, ganz einfach, super simpel. Ja. Klar, es gibt noch ein paar kleine Verbesserungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Ort sucht, muss man den wirklich auf der Karte suchen. Ja. Statt jetzt zum Beispiel einen Namen einzugeben, das geht leider nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass das dann eben dazu führt, dass man wirklich manchmal sehr lange suchen muss, wenn man nicht genau weiß, wo der Ort jetzt wirklich ganz exakt ist. Ja. Und aber ansonsten, ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen, ja. Denn ansonsten ist alles ziemlich einfach und gut zu bedienen und geht relativ schnell. Und ja, ist unabhängig, wie gesagt, von den Google Play Services, ist Open Source Software. Also man kann da ziemlich entspannt, denke ich, hier diese Rechte auch freigeben, die gebraucht werden. Natürlich die Zugriff auf den Standort, ja, beispielsweise, oder Zugriff auf die Bilder und Videos. Auch das natürlich klar, wenn ihr dann keinen Zugriff gibt, könnt dort auch keine Bilder eingeblendet oder gespeichert werden für diese Sache. Logisch, ne? Aber wie gesagt, ist meiner Meinung nach eher vertrauenswürdig, weil es hier auch außerhalb von diesem ganzen Datenkragengebilden sind, ja, und eben auch alle Notizen in GeoJSON-Format abgespeichert werden kann. Coole Sache. GeoNotes nur auf F-Droid. Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der LINE-Community könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr am Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein. Und dort findet ihr auch einige Links zu Themen, die heute noch behandelt werden. Und natürlich eben auch zu der App der Woche GeoNotes. Alles in den Shownotes. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.